ist scheiße. Besonders wenn man auf Drogen ist. Dann kann sich das Ganze schnell in einen Horrortrip verwandeln. Das ist immer das Schlimmste. Du gibst Geld aus, um gut drauf zu sein. Und stattdessen geht es so tief bergab, dass um dich herum nur Panik ist. Mein Herz raste und ich sah einen Teil meines Lebens in schattigen Zerrbildern vor meinem geistigen Auge vorbeiwabern. Dann war ich irgendwann in der Dämmerung meiner Stadt allein. Im Leben. Ich bin leer. Mein Körper ist taub. Ich fühle nichts, damit andere fühlen können. Die Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert. Die Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert. Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert.